1. August 2014 im Gazastreifen. Der Krieg tobt seit 3 Wochen. Doch an diesem Tag soll eine humanitäre Feuerpause in Kraft treten. Sie soll den Zivilisten die Gelegenheit geben, sich mit dem Lebensnotwendigsten einzudecken, berichtet an diesem Morgen der arabische Fernsehsender Al Jazeera. Welcome to the program. It's not a long-term solution. Es ist keine langfristige Lösung, aber alle Seiten im Gaza-Konflikt haben eine 72-stündige Waffenruhe verabredet. Sie begann um 8 Uhr Ortszeit vor 2 Stunden. Doch zu dieser Zeit spielt sich im südlichen Gazastreifen bereits ein Drama ab, das dazu führen soll, dass die Waffenruhe in einem Blutbad endet. Ein Trupp israelischer Soldaten, der offenbar nach Tunneln gesucht hat, wird von einer palästinensischen Einheit angegriffen. Bei dem Zwischenfall kommen 3 Soldaten ums Leben, unter ihnen der 23-jährige Hadar Goldin. Zu Beginn heißt es, er sei den palästinensischen Kämpfern verletzt, aber lebend in die Hände gefallen. Was dann geschieht, geht aus den Funksprüchen der Soldaten hervor. Einer der Verletzten ist nicht mit uns in Verbindung. Er ist wahrscheinlich in der Nähe des Tunneleingangs. Wir haben Hannibal ausgelöst. Hier ist der Kommandeur. Wurde Hannibal ausgerufen? Ja, Hannibal wurde erklärt. Dann los, fangt damit an, los, so schnell wie möglich. Hannibal, der Begriff, steht für eine Direktive an die Soldaten, alles zu tun, um zu verhindern, dass Kameraden in die Hände des Feindes fallen. Notfalls muss dabei auch das Leben des betroffenen Soldaten riskiert werden. Rafah wird mit massivem Feuer belegt. Die Waffenruhe ist gescheitert, berichtet Al Jazeera um die Mittagszeit. Die humanitäre Waffenruhe in Gaza scheint zu scheitern. Wir haben bestätigte Berichte über neue Kämpfe und Tod im Gazastreifen. Stundenlang bombardiert die Armee die Stadt vom Boden, vom Wasser und aus der Luft. Sollte Hadar Goldin tatsächlich lebend in die Hand palästinensischer Kämpfer gefallen sein, das massive Bombardement überlebte er mit Sicherheit nicht. Auf palästinensischer Seite starben an diesem Tag mindestens 135 Zivilisten. Zu diesem Ergebnis ist die Menschenrechtsorganisation Amnesty International gekommen. Sie hat zum Jahrestag des sogenannten Schwarzen Freitag einen Bericht vorgelegt, in dem sie Israel schwere Kriegsverbrechen vorwirft. Philipp Luther, Direktor der Mittelost- und Afrika-Programme von Amnesty. Es war die tödlichste Attacke durch die israelische Armee während des Konflikts. Die Armee hat massive Feuerkraft, massive Bombardierungen auf die Stadt Rafah entfaltet. Das führte zur höchsten Anzahl ziviler Opfer an einem einzigen Tag in diesem Krieg. Civilian casualties on any day during the conflict. Amnesty hat sich für seinen Bericht auf die Arbeit von Eyal Weizmann und seinem Team gestützt. Der israelische Architekt leitet das Zentrum für forensische Architektur an der Universität von London. Ein Jahr lang haben er und seine Mitarbeiter alles verfügbare Material über den Schwarzen Freitag gesammelt. Fotos, Videos, Satellitenbilder, Augenzeugenberichte. Wir scannen das alles, wir sammeln das gesamte Material und ordnen es. Traditionell schaut man sich bei der Analyse von Geschehnissen in einem Kontext von Menschenrechten nur Satellitenbilder an, vorher und nachher. Heute aber werden Ereignisse aus vielen Perspektiven aufgenommen, mit Smartphones und Kameras. Auf der Grundlage des reichhaltigen Materials haben die Forscher ein 3-dimensionales Modell von Rafah gebaut, mit dessen Hilfe sie genau rekonstruieren konnten, was an jenem Schwarzen Freitag geschah. Kein Modell aber, und sei es noch so genau, kann das Leid derer erfassen, die damals dabei waren, wie der 26-jährige Wael al-Namla und seine Familie. Wir waren eine 11-köpfige Familie. Am Freitag, den 1. August, verließen wir unser Haus. Wir flohen, denn die Kinder und die Frauen hatten Angst. Während wir liefen, wurden wir von 2 Raketen getroffen. Sie kamen aus dem Nichts. Wir wurden alle verletzt. 3 von uns wurden getötet. 3 erlitten Brandwunden und 3 verloren Körperteile, darunter ein 3-jähriges Kind. Das Kind ist Wael's Sohn. Auch er selbst verlor ein Bein, seine Frau sogar beide Beine. Die Hannibal-Direktive hat am schwarzen Freitag von Rafah unendlich viel Leid über den Gazastreifen gebracht.